Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are talking about the 9th verse. Wir kommen zu Vers 9. Anyone who says, I'm in the light, while holding hatred in his heart towards a fellow brother, is still in the darkness. Wer sagt, ich bin im Licht und zugleich in seinem Herzen Hass gegen einen Mitgläubigen hegt, der ist noch in der Finsternis. You see again how everything fits perfectly in the arguments that John is bringing. Hier sieht man wieder, wie perfekt alles zu den Argumenten passt, die Johannes anführt. If God is light and God is love. Wenn Gott Licht und Liebe ist. And you are saying I'm in the light, which also means I'm in God. Und du sagst, du bist im Licht, was auch bedeutet, dass du in Gott bist. And you are now hating your brothers and sisters. Aber deine Brüder und Schwestern hasst. You are not in God, you are in darkness. Dann bist du nicht in Gott, sondern in der Finsternis. The kingdom of darkness is the kingdom of hatred and the kingdom of light is the kingdom of love. Das Reich der Finsternis ist das Reich des Hasses, während das Reich des Lichts das Reich der Liebe ist. Sometimes I almost wanted to say we deceive ourselves. Manchmal, ich möchte fast sagen, täuschen wir uns selbst. We think we can call ourselves Christians and live in the light and yet we can live however we want. Wir denken, wir können uns Christen nennen, im Licht leben und doch so leben, wie wir wollen. And this is one of the things that John makes very clear that this is deception. Johannes macht sehr deutlich, dass dies eine Täuschung ist. You can't live a lifestyle like the people in darkness and say you are in the light. Man kann nicht so leben wie Menschen in der Finsternis und sagen, man sei im Licht. And hatred is very clear part of the kingdom of darkness. Hass ist ein ganz klarer Bestandteil des Reiches der Finsternis. So we need to always make sure that we don't only accept Jesus as the one who has been added to our life to get us to heaven. Wir müssen sicherstellen, dass wir Jesus nicht nur als jemanden annehmen, der unserem Leben hinzugefügt wird, um uns in den Himmel zu bringen. But we live the lifestyle that Jesus modeled for us. Sondern auch, um den Lebensstil zu leben, den Jesus uns vorgelebt hat. In God there is zero hatred. In the light there is zero darkness. In Gott gibt es keinerlei Hass. Im Licht gibt es keinerlei Finsternis. So don't say you are living in the light. You are in Christ. You're a new creation and you walk around hating people. Sag also nicht, dass du im Licht lebst, dass du in Christus bist, dass du eine neue Schöpfung bist und dann voller Hass auf andere Menschen durch die Gegend läufst. Because the Bible says, if that's what you do, you're actually in darkness while you fool yourself and think you're in the light. Denn die Bibel sagt, wenn du das tust, bist du tatsächlich in der Finsternis, während du dir selbst etwas vormachst und denkst, du seist im Licht. These are strong words. Das sind starke Worte. But it's words that we really need to hear. Aber es sind Worte, die wir wirklich hören müssen. Verse 10. Vers 10. But the one who truly loves a fellow believer lives in the light, and there is nothing in him that will cause someone else to stumble. Wer aber seinen Mitgläubigen liebt, der lebt im Licht, und nichts ist in ihm, was den anderen zum Straucheln bringen könnte. I think this is so beautifully expressed. Ich finde, das ist so schön ausgedrückt. If we truly love our fellow believers the way God loves them, wenn wir unsere Mitgläubigen wirklich so lieben, wie Gott sie liebt, the Bible says that is how we actually prove that we are living in the light. Dann beweist das laut Bibel, dass wir tatsächlich im Licht leben. And I like how John says then, and there's nothing in him that will cause someone else to stumble. Mir gefällt, wie Johannes dann sagt, und es ist nichts in ihm, was den anderen zum Straucheln bringen könnte. This is not new teaching. The Apostle Paul taught the same thing. Das ist keine neue Lehre. Der Apostel Paulus lehrt dasselbe. The Apostle Paul taught this to the Romans. He taught this to the Corinthians. Er lehrt dies den Römern und auch den Korinthern. He said, look, if you love, you really care about your brother, you're not going to do something to make him stumble. Er sagt, wenn du liebst, dann liegt dir wirklich etwas an deinem Bruder und du tust nichts, was ihn zum Straucheln bringt. Oh, I can drink alcohol, I don't care what you problem have, I can do this, I can eat the other, whatever. Du könntest sagen, ich kann Alkohol trinken und es ist mir egal, ob das für dich ein Problem ist, ich kann auch essen, was ich will, egal wie du dich dabei fühlst. And Paul says, if you act like this, you're actually really acting against Christ, who died for your brother. Paulus sagt, wenn du dich so verhältst, handelst du völlig gegen Christus, der für deinen Bruder gestorben ist. If we truly walk in love, wenn wir wirklich in Liebe leben, there is no way we will ever be so careless that we do things that cause our friends or Christian brothers to stumble. Werden wir niemals so unachtsam, rücksichtslos sein, dass wir Dinge tun, die unsere Freunde oder christlichen Geschwister zum Stolpern bringen? I read a statistic. Ich habe eine Statistik gelesen. And the statistic said that the number one reason why people walk away from the Christian faith, die besagt, dass der Hauptgrund, warum Menschen sich vom christlichen Glauben abwenden, is because the Christians, the followers of Christ, are not really loving people. Darin besteht, dass Christen, die Nachfolger Christi, nicht wirklich liebevolle, liebende Menschen sind. Think about this in this context. Betrachte mal dies in diesem Zusammenhang. Christians who are not walking in true love are causing a lot of other Christians to stumble. Christen, die nicht in wahrer Liebe leben, bringen viele andere Christen zum Straucheln. I know so many people who stumbled because Christians used other Christians instead of loving other Christians. Ich kenne so viele Menschen, die ins Straucheln geraten sind, weil Christen andere Christen benutzt haben, anstatt sie zu lieben. They used other Christians and took advantage of them. Sie haben andere Christen benutzt und sie ausgenutzt. There's many people who use people and love money and they call themselves Christians. Es gibt viele Menschen, die andere Menschen benutzen und das Geld lieben und sich selbst Christen nennen. John is telling us that if we really love, we will never cause anybody to stumble. Johannes sagt uns, dass wir, wenn wir wirklich lieben, niemals jemanden zum Straucheln bringen werden. Now, I do understand that there are some people that simply choose to be offended. This is not what John is talking about here. Mir ist klar, einige Leute entscheiden sich einfach dafür, beleidigt zu sein. Davon spricht Johannes hier nicht. There are people who live with an offended heart. No matter what you say or do, they will always be offended. Es gibt Menschen, die mit beleidigtem Herzen leben. Egal was du sagst oder tust, sie werden immer beleidigt sein. There were a lot of people that were offended at Jesus. Viele Menschen nahmen Anstoß an Jesus. Do you remember when Jesus said, if you don't drink my blood and eat my flesh, you cannot have any part of me? Erinnerst du dich, als Jesus sagte, wenn ihr mein Blut nicht trinkt und mein Fleisch nicht esst, könnt ihr keinen Teil an mir haben. So there are people who will always be offended. Es gibt also Menschen, die immer beleidigt sein werden. But John is talking about a completely different thing. Aber Johannes spricht über etwas ganz anderes. John is saying that if you really love people, you're not going to do things that will cause people to stumble or be offended. Er sagt, dass, wenn du Menschen wirklich liebst, du nichts tun wirst, worüber sie stolpern oder beleidigt sein könnten. You will care more about other people than you care about your own well-being. Du wirst dich mehr um andere Menschen kümmern, als um dein eigenes Wohlergehen. It's time for the church to take the warnings of John seriously and start to live like this. Es ist an der Zeit, dass die Gemeinde die Warnungen des Johannes ernst nimmt und anfängt, so zu leben. And it's time for us to stop and continue tomorrow. Und es ist an der Zeit, dass wir aufhören und morgen weitermachen. See you guys tomorrow. Bis morgen.